Was wurde gesagt? Sie hören Fragen zum Dialog. Reagieren Sie frei. Nach dem Signal hören Sie eine Modellantwort. Wie findet der Deutschschüler die deutsche Sprache? Er mag die deutsche Sprache. Er findet, sie hat eine schöne Struktur und einen tollen Klang. Was war die Ursache für seine Angst vor der Prüfung? Der Schüler hatte Angst, seine Familie zu enttäuschen. Sie hat viel Zeit und Geld investiert, damit er sich in Deutschland eine Zukunft aufbauen kann.